Auch in der Anti-Establishment-Haltung unterscheiden sich beide Lager. Linke Elitenkritik ist eher anti-autoritär und rechte eher autoritär. Es geht den Rechtsradikalen nicht darum, Eliten generell abzuschaffen, sondern lediglich darum, dass die Falschen an der Macht sind. Für Populismus sind allerdings noch zwei weitere Merkmale typisch. Weil Populisten ihrer Elitenkritik alles unterordnen, haben sie zum einen keinen Respekt vor der Wahrheit und setzen zum anderen in extremer Weise auf politische Emotionen. Natürlich sagen alle Politiker ab und zu die Unwahrheit und appellieren an die Gefühle ihrer Wähler, etwa an ihren Gerechtigkeitssinn, ihre Empörung über Korruption, ihre Zukunftsängste oder an ihr Mitgefühl mit den Schwachen. Populisten setzen jedoch Lüge, Täuschung und Emotionen in besonders strategischer Weise ein, indem sie den bisher akzeptierten Schwellenwert deutlich überschreiten. Sie arbeiten auch deshalb mit überzogenen Feindbildern und extremen Formen von Angst, Ekel und Zorn, weil sie darauf setzen, dass diese Emotionen vernünftige Wahlentscheidungen außer Kraft setzen. Emotionalisierung und Wahrheitsverachtung gehen bei ihnen Hand in Hand. Kurz gefasst: Durch unsere Neigung zur moralischen Vereindeutigung überschätzen wir Hetzparolen auf der Straße und unterschätzen Beschönigungen durch soziale Erwünschtheit, mit denen Rechtsradikale ihre Motivation verschleiern. Theorien zu diesem politischen Framing grenzen allerdings manchmal an Sprachmystik. Nicht Wörter für sich genommen, sondern die Emotionen, die sie hervorrufen, beeinflussen unser Denken und Handeln. Darauf setzen auch Populisten. Ein Kernmerkmal von Populismus ist eine Anti-Establishment-Haltung. Die Rede vom wahren oder einzigen Volk ist dagegen nicht wesentlich, sondern ein rhetorisches Manöver der Stammeslogik »Wir gegen die anderen«. Unter Rechtspopulisten ist Homogenität nicht Ausgangspunkt, sondern Ziel ihrer Politik. Typisch für linke und rechte Populisten ist mangelnder Respekt vor der Wahrheit und eine extreme Emotionalisierung des politischen Diskurses.